im Herzen, du, du liegst mir im Sinn, du, du machst mir viel Schmerzen, weiß nicht, wie gut ich dir bin. Ja, ja, ja, ja, weiß nicht, wie gut ich dir bin. Ja. Liebe auch mich, die zärtlichsten Triebe fühl ich allein nur für dich. Ja, ja, ja, ja, fühl ich allein nur für dich. Ja, ja, ja, ja, fühl ich allein nur für dich. Doch, doch, darf ich dir trauen, dir, dir, mit leichtem Sinn, du, auf mich bauen, weißt ja, wie gut ich dir bin. Ja, ja, ja, ja, weißt ja, wie gut ich dir bin. Ja, ja, ja, ja, weißt ja, wie gut ich dir bin. Und wenn in der Ferne dir, dir mein Bild erscheint, dann, dann wünsch ich so gerne, dass uns die Liebe reicht. Ja, ja, ja, ja, dass uns die Liebe reicht.